WDR 3 Hörspiel. Was eine Hausbesetzung ist, muss nicht erklärt werden. Aber was passiert eigentlich, wenn ein Schauspieler die Bühne besetzt? Dieses Szenario hat der Autor Ludwig Fels entwickelt und ich heiße Sie hier herzlich willkommen zu seinem Stück Lappen hoch, Theaterschwadronade. Darin bleibt ein in die Jahre gekommener Schauspieler nach der Vorstellung einfach auf der Bühne sitzen. Das Publikum ist schon nach Hause gegangen und der einzige Mensch im Theater ist der Mann von der Security mitsamt Hund. Im dunklen Theater entsteht ein Gespräch zwischen Schauspieler und Technikraum, mal amüsant, mal dramatisch. Und am Ende weiß man gar nicht mehr, wer eigentlich der Star der Bühne ist, der Profischauspieler oder der Security-Mann. Eine Theaterschwadronade, ein Verwirrspiel über das Inseldasein auf der Theaterbühne und deren Bezug zur Realität. Kunst kommt in manchen Fällen dem Genuss von Traurigkeit sehr nahe. So als gäbe es etwas, das man schwarzes Lachen nennen könnte. Wenn die Sprache mitmacht, katapultiert sie die Stimmen ins himmelhoch jauchzende Nichts. Man muss unbedingt modern sein, schrieb Rimbaud in seiner Prosa-Miniatur Adieu. Ein Satz, der alleine steht, vielleicht nicht in alle Ewigkeit, aber bestimmt noch die nächsten 100 Jahre. Wir alle erleben immer das Gleiche, unentwegt Leben und Tod, und nur das, was wir dem Vergessen abbringen, erhebt uns geringfügig über die Gewöhnung an die Gewöhnlichkeit. Das Hörspiel ist als eine Art Vokalbombardement konzipiert. Und nichts, wirklich nichts, soll dazu verleiten, seinen Inhalt ernster zu nehmen, als er nicht ist. Die Personen: Ein älterer Schauspieler, eine Security-Person und ein deutscher Schäferhund mit Namen Bernhard. Und manchmal ein Echo. Lappen hoch, Theaterschwadronade von Ludwig Fels. Regie Annette Kurt. Am 8. Tag erschuf Gott das Theater, nähte einen Vorhang und hängte ihn vor sein Werk. Räumen Sie bitte die Bühne! Schweigen Sie! Schweigen Sie! Sie auch! Ich hab Sie auf dem Monitor. Oh Gott! Wie sehe ich aus? Wie Mick Jagger mit 100. Wie welcher Mick Jagger? Warum gehen Sie jetzt nach Hause? Ich gehe nicht mehr nach Hause. Sie gehen nicht mehr nach Hause? Und wo wollen Sie schlafen? Hier. Hier? Wo wollen Sie alles andere? Sterben und so, zum Beispiel. Es verstößt gegen die Vorschriften, auf der Bühne zu schlafen. Es ist verboten, auf der Bühne zu trinken. Es ist verboten, im Theater zu bellen. Boom, boom! Haben Sie Mitleid mit einem armen alten Mann? Ja, arm oder alt? Die Welt ist noch nicht fertig und Sie spielen Theater. Wer spricht dort überhaupt? Security. Leute wie Sie haben mir nichts zu sagen. Also entweder Sie kommen freiwillig oder Bernhard apportiert Sie. Bernhard. Ach, auf der Bühne zerfleischt von winterwilden Wölfen, die Knochen zerstreut weit im Rund von zänkischen Geiern. Hören Sie, ich bin immer als Erster gekommen, immer als Letzter gegangen. Ich bleibe immer bis zuletzt. Und ich bin noch nie zu spät gekommen. Komme jeden Tag früher zu meinem Auftritt. Und wenn das so weitergeht, bin ich noch gar nicht fertig, wenn ich schon wieder auftreten muss. Wenn das so weitergeht, muss ich den Beifall vor meinem Auftritt entgegennehmen. Dann müssen die Leute rückwärts klatschen. Gegen den Uhrzeiger. Auf der Bühne zertreten wie ein welkes Blatt. Herbstlicher Prunk in den Harnisch gescharrt. Sie machen sich lustig über mich. Ich krieg Ärger wegen Ihnen, wenn Sie nicht machen, dass Sie wegkommen. Hören Sie, ich hau mich hier aufs Ohr, schlaf ganz leise. Träum ganz brav, leg mich in die Ecke. Brauch kein Licht, weder Wasser noch Brot. Nur ein bisschen Ruhe. Pack mich in den Vorhang. Niemand merkt was von mir. Geht nicht. Haben Sie gehört? Seit ich denke, dass ich spielen kann, lebe ich hier. Hier kenne ich mich aus. Blind. Blind. Taub und stumm. Draußen ist die harte, kalte Welt. Oh. Aus! Bernhard! Pfui! Ich könnte draußen nicht mehr leben. Auf gar keinen Fall. Könnte ich da draußen leben? Auf wo? Die Bühne ist wie eine Insel. Wie eine Insel in der Härte und Kälte der Welt. Oh. Ja, wäre da draußen in dieser Stadt in jedem Haus ein Theater? Ja, wäre da draußen jedes Haus ein Theater? Ich lebe nur, wenn ich auf der Bühne zeigen darf, dass ich lebe. Aber das Leben hier, das dauert mir nicht lang genug. Also ich langweile mich von Vorstellungsende bis Probenbeginn. Langweile ich mich gnadenlos. Außer Langeweile passiert manchmal nichts. Boah. Kalt, wenn keine Leute da sind. Gähnende Leere. Gähnende Kälte. Brrr, klingt gut. Wenn man es jung genug sagt. Wenn man es jung genug sagt, hat der Tod keine Kraft. Hat nicht einmal Kraft, brrr zu sagen. Jung ist der Tod absolut lächerlich. Er kommt angaloppiert und sagt brrr und die Kapuze rutscht ihm ins Gesicht und er köpft sich mit der Sense. Erzählen Sie mal einen Witz! Also, kommt nun zum Zahnarzt. Der Zahnarzt schaut ihm ins Maul und sagt, was Sie brauchen, ist ein Maulkorb. Darf man schon lachen? Wenn das Geld nicht wäre, gäbe es die Kunst umsonst. Niemand verliebt sich in einen Toten, der nachts auf staubigen Brettern liegt. Für die Bühnenarbeiter ist es eine Drecksarbeit, liegen gebliebene Schauspieler wegzuräumen. Der Beifall heute Abend unbeschreiblich. Das Publikum hat gerast. Ich hörte kein einziges Buh. Pause. Ich hörte kein einziges Ja, die Musik. Schwer an den Text zu denken, wenn Musik spielt, sehr schwer. Schwerer noch zu singen und an den Text zu denken, den man singt, während die Musik spielt. Im Fischrestaurant sitzt ein Gast mit zerbissenem Gesicht, sagt zum Kellner, hören Sie mal, der Hai war nicht ganz durch. Jeder Scheinwerfer eine Wüstensonne. Brennt uns die Jugend edle Blässe aus dem Gesicht. Das Gesicht eine Maske. Leder, schweißnass. Wie ein Pferdesattel nach einem wilden Galopp. So ungefähr, verstehen Sie? Der Mund ein Loch. Aber trotzdem. Um Mitternacht geht die Sonne auf, wenn etwas schön gesagt ist. Um Mitternacht geht die Sonne auf, ist schön gesagt. Um Mitternacht geht die Sonne auf und scheint schöner, als das Arbeitslicht scheint. Wenn ich spiele, spiele ich mit dem Rücken zum Vorhang. Diese Stellung ist mir die liebste. Bitte machen Sie die Musik aus. Stellen Sie bitte die Musik ab! Haben Sie nicht gehört? Haben Sie was gesagt? Die Musik! Gefällt Sie die? Kennen Sie die? Kommt nun zum Zahnarzt. Hockt eine Katze im Wartezimmer und faucht. Er hat überhaupt nicht gebohrt. Nein. Aber das macht nichts, weil man viel zu selten lacht. Mir ist kalt. Ihnen nicht? Sagen Sie jetzt bloß nicht, es ist verboten, sich ein bisschen in den Vorhang zu wickeln. Der Vorhang ist das Laken, auf dem sich der Geist mit der Kunst vermählt. Griechisch, tragisch. Die gepolsterte Barrikade, vor der jeder aufrecht spielende Schauspieler dem Peloton der Kritiker ausgeliefert ist. Die Fahne der Kulturrevolution, mit dem man ihm die Augen verbindet. Und das Leichentuch, das man über ihn breitet, wie eine Verhüllung des Denkmals Realität. Er ist ein Kunstwerk, ein Gemälde aus Licht und aus Staub. Die Membran des Wesentlichen, schlicht gesprochen, Zucht und Entblößung. Er ist das Meer, das sich teilt, wenn die Schlange Blut speit. Ist die Schleppe namhaften Schicksals, bestickt mit gebrochenen Flügeln und Herzen. Das Laken hingeraffter Unschuld und verbannt aus Gaze für das Hymen der Zeit, dem Opfer blutiger Geschichte. Manchmal hat er Ähnlichkeit mit den Schwingen eines Vogels, unter dessen Schatten wir zusammengeschart einsinken im Lehm der Vergänglichkeit. Er kann auch zeltbar sein für alle, die rastlos sind, ruhelos. Oden und Balladen hat man einst auf ihn geschrieben. Bittere Zeilen der Wehmut, die Orthographie der Gefühle, in den Falten, den Tälern, den Zeilen, Graffiti der Klassik. Wegen mir kommen die Leute. Wegen mir kommen sogar Sie. Mich braucht das Theater. Ohne mich wären Sie brotlos. Für einen Menschen mit Fantasie ist es eine Qual, nüchtern zu sein. Ich trinke nie während der Arbeit. Und ich sage Ihnen, ich habe schon oft einen Betrunkenen gespielt. Ich kann lallen auf Befehl. Nur wenn ich wirklich betrunken bin, kann ich nicht lallen. Nur wenn ich wirklich betrunken bin, kann ich nicht lallen. Wenn ich wirklich betrunken bin, muss ich singen. Am 17. September 1802 sorgte im Schauspielhaus nach Kotzebues Trauerspiel Rollers Tod oder die Spanier in Peru ein durch einen Theaterblitz angesenkter Pflock hinter den Kulissen für einen Theaterbrand. Und am 19. Januar 1902 ging das Schauspielhaus nach Richard Wagners, Meistersinger von Nürnberg, durch Kurzschluss und Schwelbrand und einer Fehlkonstruktion des Eisernen Vorhangs in Flammen auf. Ich lese die Zeitung immer erst nachts, wenn alles vorbei ist. Wenn ich vielleicht schon tot bin und es noch gar nicht weiß. Sie wollen mich fertig machen. Sie wollen mich wirklich fertig machen. Da kommen Sie. Trinken Sie einen Schluck mit mir. Nicht im Dienst. Warum suchen Sie sich nicht irgendwo ein nettes Lokal und trinken dort Ihren Schnaps? Ich habe Angst, dass man mich nicht erkennt. Haben Sie Interesse an einem Autogramm? Hast du Interesse an einem Autogramm, Bernhard? Bernhard! Und wie ist das mit Duzen? Sie gehen jetzt und wir vergessen das Ganze. In Ordnung? Sie haben mir nichts zu sagen! Sie nicht! Wie sind Sie denn, dass Sie mir was zu sagen hätten? Ihr Hund hört vielleicht auf Sie. Seien Sie still. Bitte seien Sie endlich still! Warum genießen Sie nicht die Anwesenheit eines Künstlers? Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Einmal am Ende der Vorstellung ging der Vorhang nicht zu. Wir spielten, bis die Panne behoben war, gleich das für den nächsten Abend angekündigte Stück. Und niemand, glauben Sie mir, niemand hat was gemerkt. Sie arbeiten hier und wissen nicht, wo. Dafür lebe ich woanders. Manche haben ein Brett vom Kopf. Ja, ein Brett. Hören Sie, ich kann Ihnen die Namen aller Vorhänge sagen. Der Wolkenvorhang. Oder vertikaler Raffvorhang genannt. Wird nur bei eitel Sonnenschein gehisst. Der Spannvorhang heißt Brechtvorhang. Egal, ob Brecht beliebt ist oder nicht. Deutscher Vorhang. Über alles. Über alles in der Welt. Vertikal beweglicher Vorhang über alles klingt nicht halb so gut. Vertikal beweglicher Vorhang über alles würde ja wohl niemand singen. Selbst nicht für viel Geld. Mit der Maß bis an die Memel und mit Edge bis an den Belt. Hingegen wird ein französischer Vorhang gleichsam als vertikal beweglicher und ebenso als geraffter Vorhang bezeichnet. Falls Sie den Bezugsrahmen verstehen. Verstehen Sie? Ich wette, Sie wissen nicht, dass die Welt Erde heißt. Sie tragen hier Ihren Arsch spazieren, jeden Tag in der gleichen Uniform. Langweilig. Wobei ich stehen geblieben. Warum der griechische Vorhang auch unter der Bezeichnung horizontal beweglicher und geteilter Vorhang Verwendung findet, mir ein Rätsel. Französisch und Griechisch, immerhin, wenn man kein Schwein ist und trotzdem Schlimmes denkt. Dem Hund geht's gut. Natürlich liebe ich dich. Ihr Mädchen. Nein, der Direktor. Lassen Sie den Herrn Direktor aus dem Spiel. Ich arbeite für ihn, damit er Ihrem Hund Gehalt bezahlen kann. Unterbrechen Sie mich nicht dauernd. Falls hätte ich vergessen, den italienischen Vorhang zu erwähnen. Umgangssprachlich Raff-Vorhang genannt. Ach, Italia. Commedia dell'arte. Al Kino. Das Prunkstück. Das Prunkstück aber ist der Wagner-Vorhang. Der Wagner-Vorhang. Bayreuth! Ach, Bayreuth! Einmal Bayreuth! Die ganze Welt kennt Bayreuth. Kennen Sie Bayreuth? Ich liebe Bayreuth. Es gibt gute Bratwürste dort. Vorhang für alle, die in der Kunst im freien Fall vorwärts mit dem Kopf aufkommen, ohne die Lesebrille abzunehmen, sich den Schädel spaltend mittendurch, Goldkante zwischen Traum und Wirklichkeit. Das ganze Theater, menschenleer. Und der Vorhang, eine zweite Nacht. Vor der Nacht, in der Nacht. Draußen ist auch nur Nacht und ein bisschen mehr Verkehr vielleicht. Der Vorhang ist die stumme Majestät des Theaters. Robe, Faltenwurf, mythisch verbrämt. Landkarte eines komödiantischen Kontinents. Im Windhauch der nahenden Apokalypse. Versenkt von der Feuerschrift melodramatischer Gefühle. Der Vorhang, das Kleid meiner Geliebten, Fallschirmseide. Tanzend in der Brandung der Beifallsstürme. Ein Segel, üppig gebläht. Apotheose und Apokalypse. Kapiert? Der Vorhang öffnet sich für jeden. Und es gibt so viele davon. Vorhang um Vorhang, bis ans Ende der Welt. Und wenn der Vorhang zugeht, ist man um eine Illusion reicher und ärmer. Sitzt die Kunst in der Falle, ist der Weg zurück versperrt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Hiob. Ich bin der Nachrichtensprecher. Sie können sich zurücklehnen. Es gab wieder ein paar Tote. Kein Grund, das Theater in der Leichenschau ausruhen zu funktionieren. Himmel über der Schlacht. Zerfetzt ihn. Risse und Löcher. Die eine Hälfte den Bettlern, die andere den Heiligen. Der Vorhang ist das schwarze Tuch überm Kopf des Fotografen der Schöpfung. Ganz gleich, ob er einen Sarg oder ein Skelett in einem Goldfischglas fotografiert. Das Ende der Welt ist nicht mit Brettern vernagelt. Das Ende der Welt ist mit Kulissen verrammelt. Dahinter beginnt die Kunst. Ein endloses Schauspiel, der ewige Auftritt. Hinterm Vorhang kommt nur noch der eiserne Vorhang. Und dahinter die Ewigkeit. Amen. Man kann den Vorhang als Sakko tragen oder als Zwangsjacke, als Truger, Oder als Turban, als Lendenschurz. Zur Not kann man sich windeln. Sie haben sie wirklich nicht mehr alle, aber doppelt. Die Logenhöhlen, in denen Tiere Winterschlaf halten. Die Tiere der Fantasie. Die zahmen Tiere der Fantasie, wohlgemerkt. Es riecht leer. Die Leere riecht. Natürlich liebe ich dich. Warum fragst du dauernd? Glaubst du mir nicht? Ich liebe dich und nur dich. Ich frag dich auch nicht dauernd, ob du mich liebst oder nicht. Würden Sie bitte... Ich fühle es einfach. Würden Sie bitte aufhören? Ich fühle es überall. Würden Sie bitte aufhören, so zu reden? Ich bin müde. Bin alt. Ja, entweder oder. Man gewinnt und verliert mit jedem Atemzug. Ich war auch verliebt, ja? In die Jugend verliebt, ja. In der Jugend ist man nichts anderes als in die Jugend verliebt. Ich genoss die Zeit. Die Zeit war alles und sie war überall. Dauerte endlos. Eines Tages sagte sie meinen Namen. Und ein Geruch von Erde machte sich breit. Sie starb nicht in meinen Armen. Sie starb einfach so. Ich ging ins Theater, trennte ein Stück aus dem Vorhang, wickelte sie darin ein. Nichts konnte sie erwecken. Ich probte die Trauer, während sie vor mir lag, in einem Meer aus Staub vor mir lag und Wolken aus Staub dahingingen über sie. Zu spielen, dass ich lebte, war alles, was mir blieb. Ich spielte um mein Leben. Der Schmerz oder ich. Ich spielte jede Erinnerung, auch ihre Erinnerung an mich. Keine Rolle war mir zu schwer und düster genug. In Blut wollte ich warten. In Blut, Feldherr meiner Gefühle. Schwarzer Krieger im Schatten meines Zorns. Diese Schlachten, die ich gegen mich entschied. Wenn ich auf der Bühne kniete und Liebe schwor, dann immer ihr, ihrem Gebein, ihrer Asche. Im Schmerz rast die Zeit wie ein umzingeltes Tier. Die Einsamkeit ein Blitz aus 1000 Messern, der mich immerzu durchbohrte. Die Einsamkeit ist schlimmer als die Ewigkeit. Ich schenkte ihr jedes Mal meinen Applaus. Wie Blumen aus Schall und Rauch. Vor jedem Furz, vor jedem Kuss. Das Echte, das niemand hat. Das Wahre, das niemand braucht. Die Lüge, die jeder glaubt. Künstlerisch wertvoll und elend langweilig. Gähnende Hunde, einsame Mädchen. Ja, denken Sie, das ist angenehm? Draußen tobt das süße Leben. Und hier? Hier. Steht der Mief Meter hoch. Eine Lawine aus schwarzem Staub geht nieder, bedeckt mich meterhoch. Der Mond hustet Sterne. Alles Spiel, alles Ernst, alles Leben, blutiger Ernst, blutiges Leben, blutiges Spiel. Sieger und Verlierer, siamesische Zwillinge. Das Theater legt der Zeit den Finger in die Wunde. Und der Finger ist aus Gold, in den Arsch oder Rachen gesteckt. bringt er die Wahrheit zum Kotzen. Was hat das Vieh? Schnauze! Das Vieh ist ein Tier. Ich heiße Bernhard, bin ein Hund. Vorne eckig, hinten rund. Man kann Katzen für mich kochen, am liebsten fress ich meine Knochen. Ich belle mitten in der Nacht, damit mein Herrchen wacht. Pfui! Pfötchen, brav, was? Lass dich nicht was? Was? Pfui, Pfötchen, brav! Sag au! Wow! Au! Lassen Sie mich liegen. Oh ja. Auf offener Bühne. Am offenen Herzen operiert. Nicht wahr? Aber die Operation klappt nicht. Klappt nicht? Der Chirurg hat Abenddienst. Als Theaterarzt. So habe ich mir mein Ende nicht vorgestellt. Ach, ich mag den Vorhang. Ich mag es, wenn er sich bewegt. Als ginge Wind durch ihn. Als läge er wie Wasser ausgebreitet. Wie ein Weiberrock, leicht geschürzt. Wippend, raschelnd. Ah. Gleich. Ich hatte meine große Zeit. Meine große Zeit. Aber ich hätte an mein... bisschen früher an meinen Arsch denken sollen. Denn der Arsch merkt am ehesten, wenn er allein ist. Arsch allein. War nett, Sie kennenzulernen. Aber jetzt müssen wir los. Bernhard und ich. Die Kantine kontrollieren, das Inspizientenkabuff, Papierkörbe und Kotztüten, die Windmaschine, Pappnasen, alles, was entflammbar ist, wie das Herz in Zellophan. Haben Sie die Wölfe gehört? Sie waren schon lange nicht mehr draußen, hm? Wo? Das Theater hat tolle Arbeiter. Ohne sie gäbe es die Bühne nicht. Man spielte im luftleeren Raum. Die Bühnenarbeiter sind die einzigen, die spüren, dass sie nicht spielen, sondern um ihr Leben arbeiten. Das Theater ist wie eine Fabrik, die nicht richtig funktioniert, einer Montagehalle nicht unähnlich, in der Produktionen hergestellt werden, die das wichtig nehmen, was längst nicht mehr wichtig ist und vielleicht noch nie wichtig war. Das nennt man dann Dramatisieren. Man kann sagen, der Schnee von gestern ist der Ruß von morgen. Man kann sagen, das goldene Kalb wird geklont. Man kann sagen, das Theater ist ein Tempel, weil es keine Moschee ist, und fragen, ob das gut ist oder schlecht. Niemand fliegt ein Flugzeug in ein Theater. Keine Bank eröffnet einen Schalter im Foyer. An der Kassa kauft man sich frei von Primitivismus, Provinzialität, Bestialität und sinnstiftender Urverwirrung. Das Theater ist eine Klassikermaschine. Der Vorhang in all seinen Arten ist wirklich spielerisch, erhaben, tröstlich, lebendig und schön. Sagen Sie, was ist der wichtigste Körperteil bei einem Schauspieler? Der Maskenbildner? Lappen hoch. Theaterschwadronade von Ludwig Fels. Es sprachen Gottfried John, Claude Oliver Rudolph und Friedhelm Tock. Technische Realisation Rudi Stückrath und Kerstin Grimm. Regieassistenz Silke Hildebrandt. Musik Manfred Schof. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003. Dramaturgie und Redaktion Georg Büren.